Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Rattennest. Seine Auftraggeber kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Allerdings gibt es auch für unsereins mehr oder weniger angenehme Klienten. Herr Kauer gehörte zur zweiten Kategorie. Am Telefon klang er wie eine Kreissäge. Als ich ihm leibhaftig gegenüberstand, klang seine Stimme moderater. Dafür stank es in seiner Umgebung bestialisch. Normalerweise treffe ich mich mit Außenstehenden in einem anderen Teil der Kanalisation. Hier rauscht sozusagen das verdaute Mittagessen einer ganzen Stadt durch. Ist es nicht faszinierend, wie sich hier in der Kanalisation die Abwässer der Armen und Reichen vermischen? Egal, ob teurer Hummer oder billiger Hamburger, am Ende landet hier unten alles bei uns. Und um mir das zu sagen, haben Sie mich hierher bestellt? Nein, wir vermissen zwei Kollegen. Tatsächlich? Hummer oder Hamburger? Zwei Kollegen von der Kanalreinigung. Sie sind seit mehreren Wochen verschollen, irgendwo hier unten. Kommt das öfter vor? Nein, niemand hält sich gerne freiwillig hier unten auf. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich in all den Jahren eine gewisse Zuneigung zu den Röhren entwickelt habe. Da hinten sehen Sie die dicke Röhre. Ich nenne sie Gurgi, weil es immer so schön gurgelt in ihrer Nähe. Und der bestialische Gestank stört Sie nicht? Man gewöhnt sich daran. Zudem gibt es Schutzmasken wegen der Gase, die sich entwickeln können. Dann könnten Ihre Kollegen an einer Gasvergiftung gestorben sein. Möglich. Aber eher unwahrscheinlich. Was sagt die Polizei dazu? Die Polizei kümmert sich nicht groß darum. Zwei Vermisste mehr in der Stadt, die sagen, früher oder später werden sie wieder auftauchen. Oder ihre Kollegen werden über ihre Skelette stolpern. Was also soll ich hier unten? Doch nicht etwa nach den Leichen suchen? Ich glaube nicht, dass die beiden tot sind. Ich möchte dafür sorgen, dass das Geschwätz aufhört. Was für ein Geschwätz? Die Gerüchte über die Riesenratten. Nie davon gehört. Brems Tierleben interessiert mich nicht sonderlich. Zudem sind mir Mäuse lieber als Ratten. Genau genommen könnte ich ein paar Mäuse gut gebrauchen. Selbstverständlich werde ich sie angemessen bezahlen. Sehen Sie, gewisse Zeitungen sind voll von Geschichten über angebliche Riesenratten in der Kanalisation. Vor allem eine Journalistin schreibt beinahe täglich darüber. Das schadet unserem Image. Dabei gehört unser Amt zu den fortschrittlichsten der Stadtverwaltung. Seit ich das Zepter hier unten übernommen habe, geht es mit der Kanalisation wieder aufwärts. Mir wäre es lieber, sie würde hier unten bleiben. Irgendwann werden diese Röhren privatisiert werden. Und ich werde sie übernehmen. Wissen Sie, was mir vorschwebt? Ein revolutionäres System. In jedem Haushalt werden Zähler installiert. Wer viel verdaut, soll auch mehr dafür bezahlen. Finden Sie nicht? Der Mann schwärmte eine gute Stunde von seinem stinkenden Schattenreich. Er zeigte mir einige der schönsten Röhren der Kanalisation und bot mir an, beim großen Dienstagabendspektakel live anwesend zu sein. Dann nämlich, wenn nach dem Krimi im Schweizer Fernsehen das Publikum alle Schleusen öffnet und die Kanalisation überschwemmt. Ich lehnte höflich ab und freute mich an der Dreckluft, die ich inhalierte, als ich zu der Redaktion spazierte, bei der die Erfinderin der Riesenratten arbeitete. Das ist keine Erfindung von mir. Die Riesenratten gibt es tatsächlich. Wie sonst erklären Sie sich das Verschwinden der Kanalarbeiter? Vielleicht wollten Sie den Rest des Lebens über dem Fäkalienspiegel verbringen. Seltsame Dinge geschehen in der Kanalisation. Aber das wird alles vertuscht. Glauben Sie mir, es gibt Zeugen. Viele Zeugen. Ist vermutlich wie bei den UFOs. Wer noch keines gesehen hat, gehört nicht zu den auserwählten Idioten. Diese Ratten sind gefährlich. Da stellen Sie sich vor, Sie kommen eines Tages nach oben. Panik würde sich ausbreiten. Und die Auflage Ihres Revolverblattes würde steigen. Wie viel bezahlt Ihnen der Chefredakteur für Ihre Gruselgeschichten? Nichts. Sie arbeiten gratis. Nein, natürlich nicht. Wir werden übrigens morgen einen Aufruf machen. Wer die Riesenratten fotografiert, erhält 10.000 Franken. Nicht übel. Vielleicht sollte ich mir auch eine Kleinbildkamera mieten. Kleinbild ist gut. Die Dinger müssen riesig sein. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen, wo sie zuletzt gesichtet wurden. Da ich noch immer ein wenig unangenehm roch, ließ ich mich dazu überreden, ein zweites Mal ins Reich der Abwässer hinunterzusteigen. Die Journalistin schlüpfte in einen hautengen Anzug, wie ihn Taucher verwenden, und zog sich darüber einen roten Anorak an. Mit einer riesigen Stablampe ausgerüstet, gab sie mir Anweisungen, wie der Gullideckel fachgerecht entfernt werden konnte. Anmutig wie ein zu groß geratener Pinguin kletterte sie die Stufen in die Dunkelheit hinunter. Da vorne muss es gewesen sein. Die Frau, die die Geräusche gehört hatte, wohnt in dieser Straße. Und was genau hat sie gehört? Na, was wohl? Riesenratten. Ah. Und wie klingen diese netten Viecher? Unheimlich. Die Frau zitterte, als sie mir davon erzählte. Ich höre nichts, was mich erzittern lassen könnte. Ratten sind nachtaktiv. Soll das heißen, dass wir hier übernachten? Tut mir leid, tut mir leid. Ich schlafe mit keiner Frau in der Kanalisation. Nicht mal mit Claudia Schiffer. Es sei denn, es ginge nicht anders. Aber mit Ihnen, also tut mir leid. Ich bin ausgewucht. Hören Sie auf mit dem Quatsch. Ich verlange nichts weiter, als dass Sie mich ernst nehmen. Das fällt mir nicht leicht, wenn ich sehe, wie Sie sich in dem Anzug bewegen. Naja, ist ja auch nicht einfach hier unten. Oh nee. Sehen Sie das da? Sieht aus wie eine Riesenorange. Das ist ein Mann. Einer von der Kanalisation. Ist er tot? Ich glaube nicht, dass er zum Spaß in der Brühe liegt. Da haben wir es. Das erste Opfer der Riesenratten. Ich hatte also doch recht. Ich schüttelte den Kopf und stapfte zu der Leiche. Der Mann lag auf dem Bauch, das Gesicht in der braunen Brühe. Die Journalistin machte sich Notizen. Schließlich konnte ich sie dazu bewegen, mit ihrem Handy die Polizei zu verständigen. Die Polizisten suchten in der Fäkaliensuppe nach Spuren und fanden allerlei interessante Dinge. Der Tote wies eine Verletzung am Kopf auf, die von einem Schlag, aber auch von einem Sturz herrühren konnte. Zusammen mit der Journalistin und dem zuständigen Polizisten vom Dienst schauten wir uns die Leiche noch etwas genauer an. Wonach suchen Sie, gute Frau? Ich bin keine gute Frau. Ich bin Journalistin. Kein Grund, mich anzubellen. Schließlich habe ich mich persönlich dafür eingesetzt, dass Journalistinnen von der Polizei gleich behandelt werden wie Journalisten. Ja, davon habe ich noch nichts bemerkt. Die Polizeibehörde behandelt mich wie eine Aussätzige. Sehen Sie, auch die männlichen Journalisten werden von uns wie Aussätzige behandelt. Gleichberechtigung muss sein. Und Sie, Maloney, wurden Sie noch nicht von der städtischen Stelle für Gleichberechtigungsfragen dazu aufgefordert, Ihre Frauenquote zu erhöhen? Meine Frauenquote ist höher als die Intelligenzquote gewisser Polizisten. So nicht, Maloney! Wir stehen hier momentan in derselben Scheiße. Lassen Sie uns also gemeinsam nach einer Dusche suchen. Zuerst möchte ich nachsehen, ob die Leiche Bisswunden aufweist. Bisswunden? Hat es hier unten etwa Hunde? Riesenratten! Noch nie etwas davon gehört. Eine davon soll kürzlich sogar in den Stadtrat gewählt worden sein. Machen Sie sich nur über mich lustig. Ich werde den Beweis schon noch finden. Was für einen Beweis? Was ist das überhaupt für eine Leiche? Wo kommt sie her? Tja, und wo geht sie hin? Und was war dazwischen? Die elementarsten Fragen. Eingezwängt in das Abwassersystem einer ganzen Stadt. Dieser Mann ist einer der vermissten Kanalarbeiter. Der zweite liegt sicher auch irgendwo herum. Naja, wenn überhaupt noch etwas von ihm übrig ist. Das mit diesen Ratten müssen Sie mir nachher noch genauer erklären. Ich habe gelesen, dass das intelligente Tiere sind. So ist es. Sie lösen Kreuzworträtsel und beteiligen sich an Spielshows im Fernsehen. Ganz zu schweigen von den Leseratten. Mir stinkt es langsam, hier verscheißert zu werden. Wem sagen Sie das? Wem sagen Sie das? Er atmete tief ein und begann bedrohlich zu wanken. Einer seiner Kollegen eilte herbei und stützte ihn. Schließlich gelangten wir alle heil und stinkend ans Tageslicht, das sich aber auch schon beinahe ganz verabschiedet hatte. Am nächsten Morgen besuchte mich mein Klient. Er hatte eine Zeitung bei sich. Da, lesen Sie. Das erste Opfer. Killerratten in der Kanalisation. Oh, es ist zum Heulen. Diese Schmierfinken schrecken vor nichts zurück. Das wird sich legen. Der Mann wies keine Verletzungen auf, die darauf hinweisen, dass er von einem Tier angefallen wurde. Solange der wahre Täter nicht dingfest gemacht wird, wuchern die Spekulationen ins Kraut. Diese Schreiberlinge sind wie Aasgeier. Zuerst orten sie den Kadaver und dann schlagen sie zu. Der Tote hatte familiäre Probleme. Was könnte ihn dazu gebracht haben, unterzutauchen? Und wo steckt der andere Kanalarbeiter? Ich bezahle Sie nicht, um mir Fragen zu stellen. Ich möchte antworten. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen einem Dummkopf und einem Genie. Dummköpfe suchen für alles eine Antwort. Genies finden zu jeder Antwort neue Fragen. Ich bin weder ein Dummkopf noch ein Genie. Ich möchte nur wissen, was mit meinen beiden Mitarbeitern passiert ist. Suchen Sie nach dem zweiten Mann Maloney und suchen Sie nach einem Motiv. Das ist doch in jedem Krimi so, oder? Das Motiv führt zum Täter. Ich gratulierte ihm zu seinem Scharfsinn und legte mich eine Stunde unter den Schreibtisch. Danach fühlte ich mich zwar nicht besser, aber es war wenigstens wieder eine Stunde dieses tristen Tages verstrichen. Nach einem großen Schluck Whisky und einer heißen Dusche packte ich meinen edlen Körper in alte Klamotten und traf mich mit der Journalistin und einer angeblichen Zeugin vor einem Gullideckel. Das ist Frau Holle. Sie hat das Fauchen gehört. Tja, Frau Holle, dann mal raus mit dem Schnee. Wie bitte? Er beliebt zu scherzen. Ist wohl seine Art, mit der Midlife-Crisis fertig zu werden. Tja, also ich kenne mich mit Humor nicht so aus. Ich lache nur ganz selten. Dafür spiele ich wunderbar Oboe. Jeder hat so seine Talente. So, was sind denn Ihre Talente? Er schnüffelt. Hervorragend. Und davon kann man leben? Ja, aber nur, weil das Geld so schön stinkt. Vielleicht sollten wir langsam auf den Punkt kommen, ehe man uns in eine Klinik sperrt. Okay. Wo, Frau Holle, haben Sie das Fauchen gehört? Genau hier. Es kam aus dem Gulli. Ein entsetzliches Fauchen. Wie aus einem Horrorfilm. Vielleicht eine Katze. Nein, ich weiß, wie Katzen fauchen. Frau Holle hat sich bereit erklärt, mit uns zusammen in die Kanalisation zu steigen. Muss das denn sein? Aber das ist doch aufregend. Ich war noch nie da unten. Kennen Sie den Film Der dritte Mann? Vielleicht finden wir da unten auch noch die Überreste von Orson Welles. Der dritte Mann wurde in Wien gedreht. Na und? Heute ist doch alles möglich mit diesem virtuellen Zeugs. Ist doch so, oder? Ich lächelte und begann, den Gullideckel wegzuheben. Die beiden Frauen schauten mir interessiert dabei zu. Dafür drängelten sie sich vor, als es darum ging, nach unten zu steigen. Wenig später war meine Nase wieder mit den Wohlgerüchen aus dem Verdauungstrakt einer ganzen Stadt konfrontiert. Da, sehen Sie. Ich sehe nichts. Ist doch toll. Wie im Film. Und wo faucht das Tier? Wir sind nahe dran. Ich spüre es. Das, was Sie spüren, ist mein Fuß, auf dem Sie stehen. Sorry, war nicht so gemeint. Still, da vorne. Ich höre es. Oh, Mist. Ich hätte eine Videokamera mitnehmen sollen. Viel hätte sie damit allerdings nicht anfangen können. Soweit unsere Augen und die Taschenlampe reichte, sah man nur dunkle Röhren und braunes Wasser. Das Fauchen entfernte sich langsam, bis es ganz erstarb. Was auch immer sich in der Kanalisation aufhielt, es klang seltsam genug, um eine ganze Stadt in Aufruhr versetzen zu können. Es dauerte eine gute Stunde, bis der Polizist den Weg in die Kanalisation gefunden hatte. Frau Holle verbrachte die Zeit damit, unsägliche Lieder zu summen, während die Journalistin laut formulierte, was sie in ihrem Artikel verbraten wollte. Das Fauchen aus der Tiefe. Ist doch ein guter Titel, oder? Wer faucht und weshalb? Das ist Ihre Frage. Haben Sie einen Flammenwerfer dabei? In den Science-Fiction-Filmen werden die Monster meistens durch Feuer getötet. Wir sind hier nicht im Film, gute Frau. Wir sind hier im richtigen Leben. Da gibt es keine Monster, da gibt es nur Malonis. Und Polizisten, die nichts taugen. Da vorne. Ich habe etwas gesehen. Da bewegt sich etwas. Eine Riesenratte? Toll! Ich möchte sie sehen! Sie bleiben hier! Das ist Männersache! Ich soll mich also allein um das nette Tier kümmern! Sie kümmern sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, Maloney! So! Und jetzt bitte ich um absolute Ruhe. Gilt das auch für die Ratten? Das gilt für alles, was sich in der Kanalisation bewegt. Hallo! Ist da jemand? Hier spricht die Polizei! Sie sind umzingelt! Werfen Sie alle Waffen weg und übergeben Sie sich! Ich wiederhole, hier spricht die Ergebung. Werfen Sie alle Polizisten weg und umzingeln Sie sich. Vielleicht verstehen die Ratten nur Englisch. Intelligente Ratten sind mehrsprachig. Glauben Sie, dass es Ratten von einem anderen Planeten sind? Jetzt reicht's aber. Halten Sie alle endlich den Mund. Ich muss mich konzentrieren. Nichts wie weg. Hier wird geschossen. Mist. Ich habe meine kugelsichere Weste auf der Redaktion vergessen. Benötigen Sie die, um sich vor Ihren Lesern zu schützen? Kommen Sie, Frau Holle. Wir hauen ab. Da vorne ist ein Mann. Er kommt auf uns zu. Soll ich ihn erschießen? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Trägt der Mann eine Waffe? Dann wäre es wenigstens Notwehr. Er trägt keine Waffe. Halt! Halt! Nicht schießen! Wieso? Kennen Sie den Mann? Der Mann war niemand anders als mein Klient, der schwitzend und verängstigt bei uns Schutz suchte. Er trug einen seltsamen Anzug und eine Gesichtsmaske. Unter der Maske verbarg sich ein bleiches Gesicht mit schreckgeweiteten Augen. Er führte uns zu einem stillgelegten Teil des städtischen Kanalisationsnetzes, wo er beinahe erschossen worden wäre. Ich machte einen Rundgang, eine Art Kontrollgang. Da sah ich ein Licht flackern. Als ich mich dem Licht näherte, fiel der Schuss. Und das war hier. Hier ist es aber dunkel. Dafür erschießt uns auch niemand. Das kann sich schon bald ändern. Was war das? Haben Sie die Stimme auch gehört? Allerdings. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Wetten, dass es die Stimme des vermissten Kanalarbeiters ist. Huber? Weshalb sollte er auf mich schießen? Tun Sie nicht so scheinheilig, Tower. Sie haben genau gewusst, wo der Schatz liegt. Was für ein Schatz? Der Huber! Treten Sie hervor! Das ist doch albern, dieses Versteckspiel. Ich könnte Sie alle erschießen! Alle zusammen! Und was nützt Ihnen das? Dann gehört der Schatz mir. Mir allein. Was denn für ein Schatz? Hier unten hattest du nur Fäkalien und Katzenstreu. Ich habe den Schatz gefunden, zusammen mit meinem Kollegen. Auch er wollte mich immer so hauen. Wir haben uns tagelang nicht aus den Augen gelassen. Dann griff er mich plötzlich an, ich musste mich wehren. Er war sofort tot. Es war nicht meine Schuld. Wollen Sie den Schatz mit mir teilen? Der Mann tickt doch nicht mehr richtig. Lebt freiwillig, tagelang hier unten, mitten in diesem Gestank. Ich trage eine Maske, mir kann der Gestank nichts anhaben. Jetzt verstehe ich langsam. Vor 5 Jahren gab es Gerüchte, dass ein Bankräuber seine Beute in der Kanalisation versteckt hatte. Der Mann wurde überfahren, als er mitten auf einer Hauptstraße aus dem Gully steigen wollte. So ist es genau. Das Geld gehört mir. Ich habe es gefunden. Ich bin jetzt reich. Ich kann mir jetzt alles kaufen. Keine Frau kann mir jetzt noch widerstehen. Auch wenn ich Fußschweiß oder eine Hühnerbrust habe. Die Frauen werden vor mir auf die Knie gehen. Ich bezweifle sehr, dass eine Frau freiwillig in die Brühe hier unten kniet. So, jetzt reicht es. Ich zähle bis 3 und dann ergeben Sie sich. 1, 2, 3. Also gut, ich beginne noch einmal von vorne. Er verlängerte das Spielchen noch eine Weile und zählte fleißig. Während ich die Verwirrung nutzte und mich dem dunklen Loch näherte, aus dem Hubers Stimme erklungen war. Es gelang mir, dem Kerl den Gesichtsschutz vom Mund zu reißen und ihm gleichzeitig die Waffe wegzuschlagen. Nein, nein, bitte nicht. Diesen Gestank, ich ertrage nicht, mir wird übel. Ich krieg keine Luft mehr. 24, 25. So, und jetzt die letzte Chance. Ergeben Sie sich! Ich zähle bis 500. 1! Weshalb schießen Sie nicht einfach? Nicht mehr nötig. Huber ist außer Gefecht. Sehen Sie, meine Methode wirkt. Haben Sie ihn mit Ihrer albernen Zählerei etwa hypnotisiert? Leider darf ich Ihnen nicht alle Tricks modernster Polizeiarbeit verraten. Ich schlage vor, dass wir die Übung abbrechen. Und was ist mit dem Geld? Das wird konfisziert. Schließlich muss ich mir neue Schuhe kaufen. Uns Beamten wird's. Nichts mehr geschenkt. Seit ständig Kollegen wegen Bestechlichkeit in Untersuchungshaft sitzen. Ich äußerte mein Bedauern und machte Herrn Kauer darauf aufmerksam, dass auch Privatdetektiven nichts geschenkt wird in Zeiten wie diesen. Er nickte und sagte, dass ich ihm eine Rechnung schicken sollte. Das tat ich dann auch. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Rattennest.